ein Feuerspruch. Ihr, meine Brüder, nehmt die Fackeln und leuchtet in die Finsternis. Werft in die morsche Welt der Lüge die Flamme der Begeisterung. Vertreibt mit Licht und Feuer jene Spukgestalten, die Magier und Gaukler in den Schatten zauberten, um die Seelen der Verzweifelten zu schrecken. Werft Feuer ins Gebälk, an dem die Fledermäuse hängen. Der Wahrheit helles Leuchten kündet der Freiheit jungen Tag. Und im frühen Glanz der Morgenröte zerflattern alle Schatten, die quälend auf das Herz sich legten. Der Sonnenstrahl macht jeden Zauber stumpf. Ihr, meine Brüder, singt die Lieder unseres tapferen Glaubens, der aus dem Leben selbst erwachsen ist. Singt unsere Lieder der Gewissheit, dass wir zum Siege auserkoren sind. Reckt euch empor, ihr, meine Brüder, und wagt den Aufstand, der die Fesseln sprengt. Zum Teufel mit der Sündenlitanei, zum Teufel mit der Höllenangst, zum Teufel mit dem Teufel selber. Die starken Herzen zittern vorm Schicksal nicht. Des Scheiterhaufens blutrote Flamme frisst nicht allein das Leben derer, die im Sturmlauf fielen, sie leuchtet hell auch in die dunklen Kammern des Aberglaubens tief hinein. Ihr, meine Brüder, werft die geballte Ladung in die dumpfen Mauern, auf das die Sonne wieder sichtbar werde. Hört die Signale unserer Schlacht, die unser Schicksal zur Geschichte wendet. Hört die Fanfaren unserer Revolution, die uns zu Deutschland führt. Zum Teufel mit den Henkern unserer Seele. Zwingburgen zeichnet mit dem roten Hahn. Ihr, meine Brüder, vorwärts, den Blick aufs Ziel, auf unsere Freiheit, heiliges Vaterland gerichtet. Ihr, meine Brüder, greift an. Am Heldengedenktag 1941, Kurt Eggers.